die sie in den Jahren danach nur langsamer als die Arbeiter kompensieren konnten. Für Kleinhändler und Handwerker sind keine auffälligen Veränderungen festzustellen. Ein Teil der Freiberuflichen mag zu den Verlierern der Entwicklung gehört haben. Im Hinblick auf das Gros der städtischen Mittelschichten kann man zusammenfassend allenfalls von einer relativen Einkommensverschlechterung bzw. von einem Statusschwund sprechen. Wie aufschlussreich es sein kann, nach der Einkommensentwicklung, speziell in dem kurzen Zeitraum 1919 bis 1921 zu fragen, wird aus der Betrachtung der produktiven Klassen deutlich. Auffällig, besonders wenn man an die deutsche Situation denkt, ist es, dass die Löhne italienischer Arbeiter während des Kriegs kaum zurückgingen und der Lebensmittelverbrauch sich sogar noch leicht erhöht hat. Die Arbeiter befanden sich also schon in einer relativ günstigen Ausgangssituation, als sie unmittelbar nach 1918 eine Erhöhung um ein Drittel der Vorkriegslöhne durchzusetzen vermochten. Von einem bestimmten Zeitpunkt an begannen solche Lohnerhöhungen, sich zu Lasten des produktiven Mittelstands auszuwirken. Dieser Zeitpunkt war in der Industrie wie in der Landwirtschaft spätestens 1921 gekommen, als die steigenden Löhne nicht länger durch höhere Preise aufgefangen werden konnten. Daraus leitet Frau Samagni die für die Diskussion um die Ursprünge des Faschismus wichtige Überlegung ab, dass die Krise von 1921, ich zitiere, nicht nur als Wendepunkt in der Wirtschaftskonjunktur, sondern auch in der politischen Orientierung wichtiger sozialer Gruppen anzusehen sei. Hiermit stimmt übrigens auch eine Schlussfolgerung von Herrn Holt-Frerich zusammen, dass die Währungspolitik jener Zeit nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die politische Krise verschärft habe. Die unterschiedliche Währungspolitik, die während jener Jahre in Deutschland befolgt wurde, wird Thema des heutigen Nachmittags sein. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der inflationären, in die Hyperinflation einmündenden Geld- und Kreditpolitik sind Gegenstand des Referats von Herrn Tenfelde. Die rapide und am Ende wahnwitzige Geldentwertung, die mit ihr zusammenhängenden, immer wiederkehrenden Versorgungskrisen und schließlich der Zusammenbruch des Geldwesens, haben weite Teile der Bevölkerung in große, manchmal fast unvorstellbare Not gestürzt, die ihrerseits Widerstand und Selbsthilfe unter den Betroffenen mobilisierten. Die eine wie die andere Seite dieses Vorgangs hat Herr Tenfelde in den großen Zügen und anhand illustrativer Einzelbeispiele auf eindringliche Weise beschrieben. Zusammenfassend sagt er, seit dem Hungerwinter 1916-17 korrespondierte den Problemen des Geldverkehrs und den Versorgungsengpässen ein Anschwellen der Massenunruhen, der Straßenaufläufe, der Hungerdemonstrationen, schließlich der Diebstähle und Plünderungen. An den Reaktionen derjenigen, die für ihren Lebensunterhalt, für ihr Überleben kämpften, fällt vor allem auf, dass sie kollektiv, zumindest informell, organisiert erfolgten. Ganz ähnlich, wie wir es aus den entsprechenden Massenaktionen in vorindustrieller Zeit kennen. Mit älteren Parallelen zu derartigen Unruhen stimmt auch völlig die prominente Rolle überein, welche Frauen während Krieg und Inflation in ihnen gespielt haben. In Krisenzeiten, in denen 80% oder manchmal noch mehr des Einkommens für Lebensmittel benötigt wurden, hing im Ancien Regime wie im 20. Jahrhundert die Existenz der Familie mehr denn je von den meist unbezahlten Beiträgen der Frauen zum Familieneinkommen ab, die äußerstenfalls auch in Diebstahl und Plünderung bestehen konnten. Die starke Beteiligung Jugendlicher an solchen Aktionen hat dagegen seinen Grund in einem neuartigen Phänomen, in der Herausbildung einer groß- und industriestädtischen Jugendkultur. Mit den Hinweisen auf Frauen und Jugendliche ist bereits indirekt angedeutet, wer nicht hinter den Teuerungs- und Hungerunruhen stand: die Organisationen der Arbeiterbewegung. Deren Politik zielte vielmehr auf Prävention bzw. Kanalisierung der kollektiven Selbsthilfemaßnahmen. Unabhängig davon, wie man ihr Verhalten politisch bewertet, wäre zu fragen, ob sie, die Arbeiterorganisationen, gegenüber den Problemen von Inflation, Teuerung und Hunger nicht ähnlich scheiterten oder gar scheitern mussten, wie angesichts anderer übermächtiger Phänomene, ich denke dabei an Nationalismus, Krieg oder Massenarbeitslosigkeit. Viele Gründe hierfür wird man unschwer in der Geschichte, in den Zielen und im Selbstverständnis der Arbeiterbewegung finden. Aber solche Untersuchungen wären noch zu vertiefen, internationale Vergleiche anzustellen. Ich denke hierbei vor allem an die Moti Popolare, die Volksbewegung in Italien vom Juni und Juli 1919, damit noch deutlicher wird, wo die Grenzen, die Ohnmacht der organisierten Arbeiterbewegung lagen und liegen, dass sie nur einen Ausschnitt der neuzeitlichen Sozialbewegungen bildete und bildet. Tenfelde schließt mit Beobachtungen darüber, dass durch die Protestaktionen vom Sommer und Herbst 1923 längst die Grundnormen der bürgerlichen Gesellschaft in Frage gestellt waren. Auch die Verkündung des Reichsausnahmezustands kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Behörden in zahllosen Fällen, vor allem auf lokaler Ebene, mit den Rechtsbrechern nicht nur ungesetzlich glimpflich verfuhren, sondern für die ungesetzliche Selbsthilfe häufig auch Verständnis und Rechtfertigungen fanden. Für einen ganz kurzen Augenblick schien noch einmal ein soziales Widerstandsrecht allgemeinerer Anerkennung zu finden, das, wie abschließend angedeutet wird, in weit zurückreichenden Traditionen der europäischen Gesellschaft wurzelt. Dieses soziale Widerstandsrecht hat Edward Thompson als die Moral Economy der kleinen Leute beschrieben, die als Reaktion auf den als Trauma erfahrenen Zusammenbruch eines vertrauten Systems im Fall des 18. Jahrhunderts, des Zusammenbruchs des Systems der paternalistischen Lebensfürsorge gedeutet wird. Es wäre irrig, in dem Wiederaufbrechen, in der erneuten Virulenz solcher Denk- und Handlungsweisen atavistische Eruptionen vor moderner Mentalitäten sehen zu wollen. Wenn die von Tenfelde beschriebenen Selbsthilfeaktionen manchmal auf so frappierende Weise an Vorkommnisse, die anderthalb Jahrhunderte zurückliegen, erinnern, liegt das an Gemeinsamkeiten dessen, wogegen man rebellierte. Menschenverachtende wirtschaftliche und soziale Verhältnisse und im Fall der französischen Revolution gleichfalls gegen die Auswirkungen einer noch nie erlebten Inflation. Diese letzten Bemerkungen leiten unmittelbar über zu dem Referat von Herrn Feldmann. An die Ausführungen von Tenfelde direkt anknüpfen, hebt er einleitend zweierlei hervor. Erstens, Vorstellungen von einer Moral Economy darf man nicht nur in einer gesellschaftlichen Gruppe oder Klasse, vorzugsweise auf Seiten der Verbraucher suchen, sondern es gab auch Arten einer Moral Economy, mit der sich andere Gruppen, im vorliegenden Fall Bauern und Einzelhändler, identifizierten und die sie von anderen missachtet und mit Füßen getreten sahen. Zweitens, man würde einen großen Fehler begehen, wenn man deren Unzufriedenheit, ihre feindliche Haltung gegen die Exponenten des Industrialismus, das heißt gegen Kapitalisten und Arbeiter, und ihre Wendung zu anscheinend reaktionären politischen Bewegungen mit dem Hinweis auf vorindustrielle Mentalitäten dieser Schichten erklären wollte. Diese fänden vielmehr eine viel näherliegende Erklärung in den konkreten Erfahrungen, die Bauern und Kleinhändlern mit dem System der Zwangswirtschaft, mit den vielfachen Drangsalierungen ihrer wirtschaftlichen Existenz gemacht hätten. Ein wichtiger, zu leicht übersehener Aspekt der kriegsbedingten Zwangswirtschaft besteht darin, dass sie für den landwirtschaftlichen Sektor bis 1920 und für die Getreidewirtschaft sogar bis 1923 in Kraft blieb und folglich die Animositäten und Ressentiments, die sie auf Seiten der bäuerlichen, vor allem der klein- und mittelbäuerlichen Erzeuger hervorrief, hauptsächlich auf die junge Republik und ihre Urheber zurückfielen. Das Wirken der von den Verbraucherinteressen dominierten Feststellungsausschüsse schürte Erbitterung und festigte die Solidarität der ländlichen Klassen gegen die Städte. Das war wohl umso unvermeidlicher, je mehr der schon lange in Gang befindliche Prozess der wirtschaftlichen Schwerpunktverlagerung vom Land zur Stadt hin durch Krieg und Revolution noch zusätzlich beschleunigt wurde. Eine historische Ironie und politische Tragik liegt darin, dass durch den Abbau der Produktionskontrollen der Druck zwangswirtschaftlicher Maßnahmen nur verlagert wurde. Von den Bauern auf die Einzelhändler und die Republik sich auf diese Weise eine weitere Gesellschaftsgruppe zu Feinden machte. Schon vor und während des Kriegs hatten die Einzelhändler manche Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz heraufziehen sehen, aber die 1915 eingeführte Wuchergesetzgebung mit ihrem System von Preisprüfungsstellen und so weiter wirkte sich voll erst nach dem Krieg gegen sie aus. Eine wahrhaft dramatische Zuspitzung ihrer Situation erlebten die Einzelhändler seit dem Ende der relativen Geldwertstabilität, das heißt also seit dem Herbst 1921 und während der Hyperinflation. So gut wie schutzlos standen sie zwischen Produzenten und Verbrauchern. Ein Recht, das ihren Vorstellungen entsprach, gab es für sie nicht mehr. Der gesellschaftliche Krieg aller gegen alle, als den sowohl Tenfelde wie Feldmann die Situation des Jahres 1923 beschreiben, kannte nicht nur auf einer, sondern auf beiden Seiten Opfer. Bedeutsam hinsichtlich der politischen Konsequenzen ist, dass diejenigen, deren Interessen mit dem triumphierenden städtisch-industriellen Kapitalismus verknüpft waren, sich besser selbst und mit Hilfe des Staats zu schützen wussten. Die ländlichen Produzenten und Kleinhändler mussten dagegen in ihren Augen Ungerechtigkeiten erleiden, die sie dem Aufstieg des industriellen Sektors, der Arbeiterbewegung und der Revolution anlasteten. Auf diese Weise entstand der Nährboden für demagogische Verheißungen mit einer fatalen Bedeutung für die politische Zukunft Deutschlands. So, und jetzt möchte ich den einzelnen Referenten das Wort geben, damit sie zu ihren Referaten noch weitere ergänzende, mich auch korrigierende Erläuterungen geben können. Und ich würde Sie bitten, vielleicht in derselben Reihenfolge, wie ich Ihre Referate vorgestellt habe, zu verfahren. Das hieße, dass zunächst Herr Katharios sprechen würde. Ja, jetzt gut. Meine Damen und Herren, ich habe eigentlich eine doppelte Schwierigkeit. Erstens mal ist es in dem Zusammenhang wirklich ein bisschen am Rande gelagert, dieses Thema. Und zweitens mal ist das Problem der Quelle hier ganz besonders schwierig. Und ich brauche, glaube ich, keinem Historiker zu sagen, was für manchmal hemmende Dinge auftreten können, wenn Quellenlagen irgendwo abbrechen, wenn Überlieferungen durch den Krieg einfach nicht mehr da sind. So hat der Verein Deutscher Chemiker keinerlei Überlieferung mehr, schriftliche Überlieferung mehr. Die von mir in meinem Referat angesprochenen Bünde, die gegründet worden sind 1918-19, haben auch anscheinend keinerlei schriftliche Überlieferung mehr. Das, was ich hier versucht habe, über leitende Angestellte und vorausgesetzt wirklich, dass der Begriff bis heute, ich wiederhole das nochmal, inhaltlich nicht gefüllt ist, das hat für mich ergeben, dass ich mich ganz langsam versuchte vorzutasten, dass ich versuche, zu Aussagen zu kommen, die natürlich irgendwo beschränkt sind dass daraufhin natürlich Kritik zugleich und Bemerkungen über Auslassungen, die Herr Hunicke gemacht, sehr berechtigt sind und ich nur in Ansätzen versuchen kann, ein paar Aussagen mehr dazu zu machen. Eine weitere Schwierigkeit ist natürlich die, dass dieses Referat hier aus einer laufenden Forschung herausgenommen ist und ich mich natürlichermaßen beschränkt habe, sonst würde ich im Grunde genommen da heute noch schreiben und hätte kaum sehr viel mehr Genaues und Konkretes anzubieten, wie das hier der Fall ist. Ich möchte eigentlich zuerst ein paar Zahlen noch nachliefern, um auf die Problematik dieser Gruppe hinzuweisen, die bei, wenn die Möglichkeit besteht, Personennamen herauszufiltern, und da ist die Überlieferung in den Firmen aus zwei Gründen für den Historiker sehr schwer angehbar. Erstens mal, das Problem der Akademiker und der leitenden Angestellten schlägt sich in der Quelle sehr wenig nieder. Es wurden vor 1914, also ja bis 1918 eigentlich, wurden Arbeitsverträge persönlich abgeschlossen. Und diese Arbeitsverträge sind in der Firmenüberlieferung nur noch zum Teil vorhanden, Duplikate. Und die Originale müssten bei den einzelnen Familien liegen, wenn es dort wirklich Nachlässe gibt, wenn die Leute das aufgehoben haben. Nun gibt es Nachlässe von Chemikern. Das Problem ist aber das, ganz banal gesprochen, dass die Familie solch eines Mannes, der gestorben ist, hat sehr fein aussortiert und hat in der Regel das, was den wissenschaftlichen Inhalt betrifft, aufgehoben und hat das, was das Persönliche betrifft, schlicht weggeschmissen. Eine andere Frage in dem Zusammenhang ist, ich bekomme die Namen mit der Gruppe nicht zusammen. Ich habe in dem Referat darauf hingewiesen. Es gibt leitende Angestellte, ich weiß aber nicht, wer sie sind. Das ließe sich letztlich eben auch wieder nur aus Nachlässen entschlüsseln. Sie merken, ich springe ein bisschen und das ist dann einfach von dem, was ich mache, her geboten. Man kann das sehr schwer im Augenblick zusammenkriegen, ich will das später versuchen. Momentan geht es nicht. Jetzt zu ein paar zusätzlichen Zahlen, erstmal in Hinsicht auf was bestimmte Chemiker aus dem Verein Deutscher Chemiker heraus zu springen zwingt. Gründe könnten zum Beispiel darin liegen, oder anders formuliert, es könnte eine bestimmte Präformation zu solch einem Handeln darin liegen. Wenn ich mir mal durchgucke, was 1915 bei den eingezogenen Akademikern, und da sind auch wieder leitende Angestellte drunter, ich weiß eben nur nicht, wer das ist, ja, das sind von 90, ja, Chemikern, in Leverkusen, alle drei Werke, Elberfeld, Leverkusen und Dormagen, von 90 werden 47 anscheinend nur gemustert und nicht eingezogen. Der Rest teilt sich in etwa, kann man sagen, 3/5 Leute, die eine Charge vom Unteroffizier aufwärts begleiten nachher im Heer. Die anderen 2/5 sind Leute, die schlicht einfacher Schütze sind. Kanonier, Gefreiter, Landsturmmann. Wenn von den Leuten, welche aus dem Krieg zurückgekommen sind, wäre es möglich, das also nur als Hypothese, dass die nachher eben etwas aufgrund des Kriegserlebnisses und so weiter rübergehen und zur Gewerkschaft hin tendieren. Das muss ich eben versuchen weiter zu untersuchen. Nachzuprüfen, es gibt also unter den Akademikern gibt es im Weltkrieg eine sehr starke Umschichtung. Die Zahlen bleiben annähernd, also Kriegsanfang, Kriegsende bleiben annähernd gleich. Das geht aus der Statistik ja hervor. Es sind sehr viele gefallen, ich weiß aber nicht, wer gefallen ist. Ich weiß auch nicht, wer reingenommen worden ist. Es gab während des Krieges 1917 eine Bemühung, da muss ein akuter Chemikermangel geherrscht haben innerhalb der Großindustrie. Und man versucht, den auszugleichen von Staats wegen, indem man sagt, ja, und die Industrie zieht da eigentlich mit, indem man sagt, man nimmt Studenten höherer Semester und setzt die auf akademische Chemikerstellen. Da sind sicher leitende Angestellte natürlich nicht gemeint. Und da wehrt sich wiederum die Hochschule dagegen. Da sagen die Professoren, ihr gefährdeten Nachwuchs, mit diesen Leuten kann man diese Stellen eben nicht besetzen. Noch ein, ich bin nachher schlicht und endlich, wenn jemand Lust hat, auf Fragen angewiesen, um da zu antworten konkret. Ich möchte nur noch auf eine Sache hinweisen. Man hat ja, wie gestern Herr Siegfried gesagt, man hat Patente verloren. Man hat sehr viele Patente verloren. Und ein Grund vielleicht für das Nachgeben des Vereins Deutscher Chemiker, den neu gegründeten Vereinigungen, liegt darin, dass die bei Kriegsende in den einzelnen Firmen beschäftigten akademischen Chemiker und eben auch leitenden Angestellte nicht ersetzbar waren. Diejenigen Chemiker, die 1914 kurz in den Firmen waren und eingezogen wurden und gefallen sind, die fielen sowieso weg. Es gab aber eben noch eine andere Gruppe, und das sind die, die studiert haben und die 1919 innerhalb von einem halben Jahr ihre Prüfung gemacht haben und dann in die Firmen kamen. Das war in der Regel so, ein Doktorand, also ein Promovierter, kam in die Firma, hat 2 Jahre in der Firma gearbeitet und ist dann etwas schnell aufgerückt. Und ersetzbar waren sie nicht, es war kein Nachwuchs da, und das drückt sich darin aus, dass die Firmen innerbetrieblich eine Fortbildung organisieren für die dortigen Chemiker, um die heranzuführen an den Stand der Wissenschaft. Die Hochschule hat in den Ferien, im Krieg weiter wissenschaftlich weitergearbeitet und der Anschluss zur Industrie ist verloren gegangen. Ich will also jetzt nicht weitermachen, ich warte dann einfach auf Fragen, wenn Fragen sind, sonst würde das zu weit führen. Und ich vorrei dare direttamente la parola al signor Cerri. Il relatore mi invitava non tanto a riproporre alcuni temi della mia relazione, quanto a cercare di introdurre degli elementi di comparazione, in particolare sul tema della disoccupazione fra il caso tedesco e quello italiano. Io su questo ho fatto degli studi, che però sono ancora in corso, devo concluderli, quindi posso fare alcune osservazioni, diciamo così, suscettibili di anche di modifiche, non so quanto sostanziali, insomma. Ecco, intanto c'è un primo problema, che è quello relativo alle fonti sulla disoccupazione in Italia e in Germania. I dati che si riescono a reperire sono dati che vanno presi con estrema cautela, sia da una parte che dall'altra, quelli di fonte sindacale e quelli di fonte statale. Per quanto poi riguarda la natura della disoccupazione, il peso dell'industria, per esempio, in Germania è molto più forte che non in Italia, quindi anche la disoccupazione tedesca, prevalentemente industriale o in gran parte industriale, è diversa da quella italiana, dove invece l'agricoltura, il peso della disoccupazione agraria è molto molto significativo, molto forte. Ecco, la cosa che volevo sottolineare è questa, anche relativamente all'andamento del nostro incontro. C'è una difficoltà, mi pare, a definire il concetto di transizione dall'economia di guerra all'economia di pace, e c'è una difficoltà anche a definire bene i periodi, sia per quanto riguarda il caso italiano che il caso tedesco. Si assiste molto spesso a delle relazioni, cioè ogni relatore in pratica sceglie un po' il periodo. Ecco, io cercherò ora di schematizzare un minimo però l'andamento della disoccupazione in Italia, brevissimamente, e quello in Germania. Ecco, per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo forti tassi di disoccupazione, sicuramente molto maggiori di quelli registrati dai dati del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, negli anni che vanno dal 1919 al 1922. Poi abbiamo un calo della disoccupazione, anche se relativo, intorno agli anni 23, 25, 26 anche, e con la politica, parallelamente alla politica della stabilizzazione monetaria che viene perseguita in Italia dal governo fascista tra il 26 e il 27, abbiamo invece una ripresa della disoccupazione che addirittura poi si salderà con la crescita della disoccupazione negli anni della grande crisi. Per far fronte a questo andamento della disoccupazione, i governi liberali prima e fascista poi cercano di attuare delle politiche anticicliche. Non si tratta di politiche, come dire, teoricamente molto fondate, ecco, non c'è nei gruppi dominanti dirigenti italiani in questi anni una estrema consapevolezza della politica anticiclica, almeno così non mi sembra, anche se, ripeto, sono cose che ancora devo studiare con maggiore approfondimento. Comunque, dicevo, i gruppi dirigenti mettono in atto delle politiche, soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici e la costruzione di infrastrutture, negli anni, con particolare decisione, negli anni fra il 19 e il 22 e poi a partire dal 27 in Italia. Quindi questo per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda invece la Germania, nel periodo che va dal 19 al 23, il processo inflattivo in qualche modo consente di assorbire, è una cosa che è venuta fuori anche dalle relazioni giorni scorsi, consente di assorbire la disoccupazione. Cioè ci sono bassissimi livelli di disoccupazione in Germania in questi anni, anche se si manifesta comunque un fenomeno soprattutto legato alla smobilitazione dell'esercito e alla trasformazione appunto delle industrie ausiliarie in industrie di pace. Dopo il 24, quando si concretizza il processo di stabilizzazione in Germania, la disoccupazione tende a crescere, a farsi abbastanza alta, soprattutto nel settore industriale, per gli anni dal 24 al 29, poi anche qui c'è la saldatura con il periodo della grande crisi. Ecco, in questi anni anche in Germania vengono portate avanti politiche anticicliche, in qualche modo, legate al processo, alla costruzione di infrastrutture. Naturalmente ci sono poi diversità fra Italia e Germania da questo punto di vista. Per esempio l'Italia ha infrastrutture molto più arretrate di quanto non accade in Germania, però questo relativamente ad esempio alla costruzione di strade e bonifiche in tutti questi settori. Quindi c'è questa difficoltà comunque a comparare proprio per una diversità di andamento. Il fatto più importante che volevo sottolineare è questo, è comunque quando nei due paesi si arriva a un processo di stabilizzazione, la disoccupazione assume in entrambi i paesi un carattere molto rilevante e quindi l'esigenza di intervenire con strumenti anticiclici si fa molto più forte in entrambi i paesi. Ecco, brevemente su questo, perché mi pare che il relatore abbia riassunto la mia relazione. Grazie Sergio per i suoi chiarimenti ulteriori. Passo direttamente la parola alla signora Samantha. Neppure io cercherò di riassumere la mia relazione per non portar via troppo tempo alla discussione, peraltro UNEC l'ha riassunta, credo, in una maniera molto opportuna. Aggiungerò qualche punto qua e là e in particolare alcune qualificazioni che mi sembrano importanti. Esiste una categoria di persone che certamente perse potere d'acquisto tra la guerra e il dopoguerra a causa dell'inflazione, e questa è la categoria di affittuari di terreni fabbricati, di detentori di rendita pubblica, di detentori di azioni. La misura della perdita del potere d'acquisto ho cercato di fornirla nel testo. Per quanto riguarda invece le altre categorie, i problemi sono più complessi. Direi che per le classi medie rurali, e in queste classi medie rurali includo piccoli proprietari, piccoli affittuari, mezzadri, si può propendere per un miglioramento, con alcune qualificazioni regionali, tuttavia. Certamente il miglioramento, secondo la documentazione ho avuto modo di vedere, ha luogo al nord e nelle zone di mezzadria, questo nel 19-20. Che cosa succeda al sud è invece molto meno chiaro e quindi lascio questa cosa incerta. Per le classi medie urbane la qualificazione che vorrei portare è la seguente. Ricordiamoci che sono molto eterogenee. e in generale per le classi medie urbane c'è una tendenza a generalizzare sulla base dell'andamento dei redditi degli impiegati statali. Questo negli anni qui considerati e anche negli anni successivi. Ora, gli impiegati statali non erano più di tanto. Nel 21, quando erano al culmine, erano 550.000, comprendendo i ferrovieri, quali però mostrano un andamento dei redditi diverso da quello degli altri impiegati statali. Quindi generalizzare sulle classi medie urbane, sulla base di quanto si sa a proposito degli impiegati statali, mi sembra scorretto. Non c'è dubbio che per gli impiegati statali il potere d'acquisto cadde, avete le statistiche nel corso del testo. Per i ferrovieri questo non si applica, invece riuscirono ad aumentare i redditi più o meno in linea con l'aumento dei redditi degli impiegati, degli operai dell'industria. Che cosa si possa dire per il resto delle categorie medie urbane è un po' incerto. Io ho cercato di portare qualche argomentazione nel testo, mostrando che ci sono dei pro e dei contro. Nel caso dei commercianti, dei piccoli commercianti, non si sa troppo bene, però dalle statistiche che si hanno disponibili non sembra che se la siano passata poi troppo male. Non c'è dubbio poi che i grandi commercianti invece, e soprattutto i commercianti all'ingrosso, guadagnarono dal periodo di inflazione notevolmente. Per i professionisti ugualmente, anche perché i professionisti solitamente hanno redditi che provengono da varie fonti e quindi la situazione è ancora più complessa. Ho cercato poi di concludere in linea generale che se non ci fu una perdita di reddito in senso assoluto nei confronti dell'anteguerra, probabilmente c'era una certa qual perdita di reddito in senso relativo rispetto ad altre categorie sociali e quindi una certa qual perdita di status, però direi che la cosa è piuttosto speculativa veramente, a parte le due categorie per cui si sa effettivamente come sono andate le cose. Da tutte le statistiche che ho disponibili sembra che sia i salari agricoli che quelli industriali sono aumentati, l'andamento dei consumi appoggerebbe questa conclusione. Nella parte finale del mio lavoro ho cercato di dedurre qualche cosa per quanto riguarda quella categoria che ho chiamato la borghesia produttiva, sia agricola che industriale, per la quale non si hanno dati diretti. Avrete visto che ho messo in piedi quel tentativo di stabilire la distribuzione del reddito nel settore agricolo e industriale, molto speculativo, di cui sono perfettamente consapevole. D'altra parte nei numeri che ho messo giù sono tenute presenti tutte le conclusioni a cui si perviene per ciascuna delle categorie che sono incluse nelle tabelle. E i risultati che hanno ricavato hanno sorpreso in primo luogo me stessa, perché mi ero fatta l'idea che già nel 19-20 queste categorie produttive avessero dovuto perdere notevolmente per quanto riguarda i loro redditi. Non sembra, almeno allo stadio attuale, almeno per quel che riguarda i risultati che ho raggiunto io stessa, non sembra che questo sia vero. Sembra invece che la deflazione del 1921 costituisse un motivo determinante per una grave crisi di questa categoria. Se così è, e fin tanto che non si portano altri elementi a questa analisi, si può dire che quando la congiuntura dei prezzi volse al ribasso nel 1921 e 22, mentre i salari continuavano a salire, anche se poi nel 22 nel settore industriale erano già in discesa, la distribuzione del reddito andò appunto nettamente a sfavore della borghesia produttiva. Questa constatazione mi ha dato motivo di credere che nel 21 e 22 agli agrari e alle classi medie rovinate dall'inflazione si aggiungessero altre categorie, rovinazioni, nel novero di quelle masse consistenti di scontenti che appoggiarono la soluzione dittatoriale. L'importanza quindi della crisi del 21, in questo messa in relazione con questi fatti politici, verrebbe rivalutata, e certamente tutti sappiamo che la crisi del 21 non fu una vicenda esclusivamente italiana, ha degli aspetti internazionali molto importanti, nella misura in cui però il governo italiano non fece nulla per contrastarla e anzi finì per renderla più grave, possiamo vedere come mai, soprattutto dalle categorie industriali e agrarie, questo governo che si comportava in questo modo fosse particolarmente risentito. La ringrazio e dopo questi due interventi sull'Italia ritorniamo alla Germania e la Schweiz. Meine Damen und Herren, ich möchte zunächst einige eher generelle Bemerkungen über die Konfliktkonstellation machen, die sich 1919 bis 23 darbietet. Zunächst haben wir auch in dieser Zeit noch immer einen sehr grundlegenden Verteilungskonflikt, der von den Interessenverbänden ausgefochten wird, und zwar unter den Bedingungen der Arbeitsgemeinschaftspolitik mit einer sehr starken Position der Arbeiterschaft. Wir haben aber zugleich in dieser Zeit den Konflikt zwischen jenen, die die Revolution getragen haben, und jenen, die sie nicht tragen wollten, nicht tragen konnten. Wir haben drittens einen Konflikt zwischen jenen, die den Krieg und dessen Verlust zu beklagen glauben mussten und jenen, die mit den Folgen des Krieges fertig zu werden versuchten. Wir haben weiter und hinzutretend jetzt, ich bin mit dieser Konfliktschilderung nicht einmal am Ende, hinzutretend jetzt einen sehr tiefgreifenden Versorgungskonflikt, einen Notkonflikt, der an die materielle Existenz vieler, nicht nur proletarischer Familien greift. Und in jeder dieser Konfliktfronten war jeder Mensch, jede Familie in irgendeiner Form eingebunden. Wenn Sie nur an das Ruhrgebiet im Jahre 1923 denken, jeder war irgendwie in Not, über die Kriegsfolgen erbost, gegen die Besatzer aufgebracht, neigte vielleicht separatistischen Strömungen zu. Man kann also aus einer Konfliktlage allein die Realität nicht angemessen erfassen, trotzdem muss es erlaubt sein, einen Konflikt herauszugreifen, das habe ich mit dem Versorgungskonflikt getan. Ich will nun nur ein Beispiel zeigen, wie schief solche Fronten zueinander stehen können. Wenn man sich den Verteilungskonflikt, der sich im Streik normalerweise dokumentiert, anschaut und danach fragt, wer steht sich eigentlich gegenüber? Und wenn man zugleich sich den Versorgungskonflikt anschaut und fragt, wer steht sich hier gegenüber, so können das ganz unterschiedliche Gruppierungen sein. Und es entstehen schiefe Fronten in der Gesellschaft, die auch durch noch so gezielte Befriedungspolitik nach innen ganz schwer zu bewältigen sind. Das scheint mir eine wichtige Bemerkung dazu zu sein. Ich möchte nur noch einige Probleme aufgreifen. In dieser Lage zwischen Verteilungs- und Versorgungskonflikt die Position aller Verbände der Arbeitnehmerschaft ausgesprochen schwierig. Die Gewerkschaften sind normalerweise angetreten, Produzenten zu vertreten. Sie sind nicht angetreten, Konsumenten zu vertreten. Sie wollen höhere Löhne, nicht niedrigere Preise. Sodass, das liegt in der Natur der Gewerkschaften, begraben. Ich will das nicht weiter ausführen. Man kann das weiter ausführen. Es ist auch in der Zeit diskutiert worden, ob Gewerkschaften doch nicht auch die Konsumenten zu vertreten hätten. Jedenfalls befanden sie sich in der Phase der Hyperinflation spätestens hoffnungslos in der Defensive. Sie hatten kaum noch andere Möglichkeiten als Kanalisierung dieses Massenprotestes, der sich überall erhoben hatte. Eine konfliktleitende Funktion mit einer offensiven Zielformulierung gelang allenfalls auf präventiver Grundlage. Ich möchte auch, Jerry Feldman hat das Wort der Moral Economy aufgeworfen, um diesen Zusammenhang der Versorgungskrise zu präzisieren. Ich würde eigentlich eher zu Begriffen neigen, wie sie Wilhelm Abel formuliert hat, Knappheitsökonomie, Nahrungsökonomie, Mangelökonomie, wie immer man das formulieren will. Und ich würde das natürlich nicht global gelten lassen, sondern immer für die je spezifische Situation, in der Proteste stattfinden. Es hat immer noch funktionierende Märkte gegeben in dieser Zeit. Das Kennzeichen ist eben das Durcheinander von Funktion und Missfunktion. Ich möchte noch ein paar Bemerkungen zur Forschungssituation machen. Was ich hier getan habe, ist eigentlich nur eine Schneise hineingelegt zu haben. Die Überlieferung ist übervoll. Jedes Stadtarchiv hat eine Fülle von Quellen über soziale Proteste dieser Zeit. Und mehr noch, man kann diesen Protesten sogar mit modernen quantitativen Methoden zu Leibe rücken. Man denke nur an die Kriminalitätsstatistik, die durchaus differenziert genug ist, etwa die Eigentumskriminalität und die politische Kriminalität herauszufiltern und von dort her zu Ergebnissen zu kommen, die sogar Bezug nehmen auf die soziale Trägerschicht. Ein letzter Punkt, einer der Angelpunkte meiner Interpretation, ist natürlich, dass es den Arbeitern und den Unterschichten, auch den unteren Mittelschichten, in der Inflation schlecht ging. Nun ist gerade dieser Punkt in der jüngeren Forschung kontrovers. Man könnte vielleicht eine optimistische Interpretation unterscheiden und eine pessimistische. Ich neige der pessimistischen zu. Die optimistische geht von der generellen Verteilungswirkung der Inflation aus und stellt zu Recht, ich bestreite das nicht, fest, dass die Unterschichten und Arbeiter relativ am wenigsten verloren haben, die Mittelschichten natürlich viel mehr, die Landwirte kaum oder erst im Jahre 1923. Dies alles ist unbestreitbar, nur für mich ist sehr wesentlich, wenn ich nach dem Zusammenhang zwischen der sozialen Lage und dem politisch-sozialen Verhalten frage, die Realität der Wirkung solcher Verteilung. Und diese Realität sagt eben, dass jene Unterschichten nicht allzu viel zu verlieren hatten, um am Ende zu sein. Dass diese Familien keine Elastizität auf ihrer Ausgabenseite hatten, auch wenn die Mieten zwangsbewirtschaftet waren. Sie hatten wenig zu versetzen, sie hatten kaum Möglichkeiten, eine oder zwei Wochen sozusagen zu überwintern, ohne Einkommen zu beziehen. Und dann in solch einer Lage, bei Familien, die in der Tat auf Geldeinkommen fixiert sind und auf Ausgabenmöglichkeiten in ihrem Rahmen fixiert sind, muss es katastrophal wirken, wenn wir Reallohnschwankungen in dieser Zeit zwischen 50-60% von 1913 und 100% haben, von Monat zu Monat. Wenn denn überhaupt Geld gezahlt werden konnte, weil möglicherweise keine Banknoten da waren oder dann doch wieder da waren oder in Notgeld gezahlt wurde. Und wenn überhaupt, was sehr viel wichtiger noch war, Nahrungsmittel zur Verfügung standen. Ich habe das beschrieben. Luther als Reichsfinanzminister hat als das schwierigste Problem dieses Jahres 1923 beschrieben, die Nahrungsmittel aus dem Land, von dem Land in die Stadt zu bekommen. Dankeschön. Ja, Herr Zepfelde. Ich danke Ihnen nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die exemplarische Kürze Ihrer Ausführung, für die heute allerdings die Italiener das erste Beispiel gegeben haben. Und damit ich werde es auch versuchen. Erstens also eine kleine Klarifikation, das hängt gerade mit meinen Bemerkungen zusammen. Ich glaube, Herr Zepfelde, dass Sie war der Mann, der hat die Moral Economy reingebracht und nicht ich. Was sehr wichtig ist... Oh, Entschuldigung. Oh. Also ein kleine Klarifikation nur erstens, also ich glaube, dass Herr Zepfelde hat die Ausdruck Moral Economy in diese Diskussion eingebracht und ich habe das nur also benutzt. Ich sage das sehr absichtlich, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Freund von diesem Terminus, so wie ich bin kein Gegner von der Erklärung, das Verhalten der Mittelschichten auf Grundlage der vorindustriellen Neigungen. Also erstens zur Moral Economy. Ich habe absichtlich versucht, das so wertfrei wie möglich zu benutzen, das heißt auf anderen Schichten einzuwenden, gerade weil ich bin sehr skeptisch über E.P. Thompsons Neigung in der heilige Gral der vorindustriellen Welt zu verweilen. Zweitens über die Frage der vorindustriellen Neigungen. Ich werde nur dazu sagen, dass ich glaube, dass dieses Erklärungsmodell sehr wichtig ist, aber die Frage ist, wo soll man das anwenden? Und meiner Meinung nach sind die vorindustriellen, also Neigungen oder Dispositionen, am wichtigsten, nach man also sich mit den realen Verhältnissen sich befasst hat. Also in diesem Moment, wo man kann also erklären, also wie das eigentlich gewesen war in Bezug auf die realen Verhältnisse, fängt dann diese historische Tradition doch meiner Meinung nach sehr wichtig zu sein. So viel zu die methodologische Seite. Die zweite Teil, also die also sehr gut von Herrn Hünecke auch beschildert war, über also die deskriptive Tatsachen, ich brauche das nicht mehr zu erläutern, nur will ich dazu sagen, dass man kann das viel, viel mehr beschreiben, als ich es beschrieben habe. Also dass dieser Krieg von alle gegen alle war doch was, das ist also durch die ganze Wirtschaft gegangen ist. Ich habe zum Beispiel also Verhältnis Großhandel und Kleinhandel nicht beschildert, aber das war doch ein heftiger Streit. Und dann die heftigste Streit war gerade also die Kämpfe zwischen der Handel einerseits und die verschiedenen Verbände und Kartelle und Syndikate der Industrie andererseits. Und das war ziemlich präzis zum Beispiel also in der deutschen Industrie- und Handelskammer durchgekämpft. So man kann diese Geschichte wirklich also viel mehr erläutern und beschreiben, als ich es versucht zu tun habe. Am Ende also will ich nur also was sagen zu die politische Seite, weil im Endeffekt, also am Ende war ich doch daran am meisten interessiert. Und hier, also erstens werde ich nicht sagen, dass die deutsche Revolution von 1918-19 ein großer Erfolg war. Also ich versuche hier nicht also ein revisionistisches Modell also plötzlich auszuwerfen, weil also man soll doch was Neues dazu sagen. Das ist nicht mein Anliegen. Aber doch versuche ich hier also mindestens mal also ernsthaft zu überlegen, wie die Leute, die sind nicht daran beteiligt, wie sie das aufgefasst hatte. Und hier werde ich sagen, dass vom Standpunkt der Bauern und vom Standpunkt der Handwerker und der Kleinhändler und so weiter, gab es doch eine Revolution. Und hier kommen wir zurück also zu die Fragen, die wir gestern also ein bisschen besprochen haben, namentlich also das Verhältnis von die politische und die wirtschaftliche also Entscheidungen und so weiter. Natürlich ist die wirtschaftliche und die politische sind sie nicht zu trennen, aber ich glaube doch, dass es gibt einen Unterschied zwischen wirtschaftlichen Entscheidungen und hochpolitischen Entscheidungen. Und von Standpunkt zum Beispiel der Kleinhändler war diese ganze Preisprüfungsgeschichte und so weiter. Und von Standpunkt der Landwirte war diese ganze Zwangswirtschaft doch eine politische Entscheidung. Es war eine Entscheidung, also mehr auf die Seite der Konsumenten, mehr auf die Seite der Arbeiterschaft, als auf die Seite dieser anderen Gruppen zu stimmen. Und man war gewissermaßen, also der Händler waren gewissermaßen, wie die Bauern, on the wrong side of the law, ja, dass die Gesetzgebung war gegen ihn. Und das war meiner Meinung nach nicht nur eine wirtschaftliche, sondern eine hochpolitische politische Entscheidung. Und daher von diesem Standpunkt gab es doch eine Revolution in Deutschland, nur ist das vielleicht also vor der Revolution angefangen, gerade im Weltkriegszeit. Am Ende hier will ich nur sagen, dass meiner Meinung nach, habe ich gerade betont, das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil der Entstehungsgeschichte der Faschismus in Deutschland, vielleicht auch gewissermaßen in Italien durch andere Auswirkungen. Ich glaube, dass hier gibt es doch die Möglichkeit von einer Vergleiche auf dem Gebiet dieser bestimmten Klassen und Gruppen. Herr Feldmann, haben Sie herzlichen Dank für Ihre weiteren Präzisierungen. Und bevor ich jetzt das Startzeichen für eine kleine Pause gebe, möchte ich zunächst unsere Referentin und unseren Referenten sehr herzlich danken für ihre Forschungsarbeiten, die den Niederschlag in den Ihnen längst vorliegenden Referaten wie in den weiteren Ausführungen gefunden haben und ohne die meine eigene Zusammenfassung überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Und außerdem möchte ich Sie darum bitten, dass diejenigen von Ihnen, die schon wissen, dass Sie gleich in der Diskussion intervenieren wollen, hinter Ihren Namen vielleicht andeuten, auf welches Referat oder welche Referate Sie Bezug nehmen wollen, damit wegen der großen Disparität der Themen dann vielleicht doch eine kleine Vorstrukturierung der Diskussion von meiner Seite versucht werden kann. Und ich denke, wir treffen uns ja in einer Viertelstunde wieder oder runden was ab um 11:15, ja? Professor Berlin, ich wollte die Referate von den Herrn Feldmann und Tenfelde eigentlich nur als Aufhänger benutzen, um eine Frage zu stellen zur vergleichenden Geschichte. Wir haben ja gefunden, und das ist allgemein bekannt, dass die Mehrzahl der Länder der westlichen Welt in der Nachkriegszeit durch eine sehr heftige Rezession gingen. Und es gibt einige Autoren, denen sich Frerich halbwegs angeschlossen hat, die sagen, Deutschland war gar nicht so schlecht dran mit seiner Inflation. Nun hat sowohl Tenfelde wie Feldmann sehr deutlich gemacht, welche realen Probleme trotz Vollbeschäftigung bestanden und welche sozialen Konflikte sich hier versammelt haben. Und wir sollten einmal versuchen zu vergleichen, obwohl das methodisch sehr schwierig ist, ob soziale Konflikte in der Situation von Arbeitslosigkeit, Bankrotts, Preisstürzen, die Unternehmer in Schwierigkeiten brachten in England, USA, auch in Italien, ob diese Schwierigkeiten wirklich größer gewesen sind als die sozialen Probleme, die Deutschland mit Vollbeschäftigung infolge der Inflation hatte. Ich habe also das Gefühl, würde ich sagen, dass sie nicht so groß waren, dass eine Systemkrise daraus nicht resultierte, weil man so etwas Ähnliches, Konjunkturschwankungen nämlich, gewöhnt war. Nicht in dieser Heftigkeit, aber man war gewöhnt, dass es mal auf und mal abging, während eine Inflation, wo der Rechenmaßstab völlig verloren ging und wo, um dieses Wort, das ich nicht sehr liebe, die Moral Economy völlig zusammenbrach, ob man sie nun vom Bauern, vom Arbeiter, vom Beamten aussah, alle hatten das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, die anderen irgendwelche Gewinne machen zu sehen, nur sich selber nicht, ob nicht insofern die Inflation eben doch das größere Übel von beiden war. Ich würde mich der Bemerkung Feldmanns völlig anschließen, dass für den Mittelstand und die Beamten, die sie nicht behandelt haben, kann man hier auch einschließen, die Aufrechterhaltung der Zwangswirtschaft und alles, was daraus folgte, in der Tat dazu führte, der Weimarer Republik etwas anzulasten, was ja aus dem Krieg noch stammte. Und damit die spätere Systemkrise der Weimarer Republik vorzubereiten. Ich habe diese Frage öfters meinem Vater gestellt, der ein kleiner Dorfschullehrer in Schlesien war und in der Inflation geheiratet hat. Und er hat mir auch von diesem Standpunkt aus dramatische Schilderungen gegeben, wie das war. Wenn das Gehalt kam, das musste am gleichen Vormittag ausgegeben werden, wenn man überhaupt noch etwas kaufen wollte. In einem kleinen Dorf war man immer hinten dran. Und innerhalb der Beamtenschaft hatten die Leute, die im kleinen Dorf wohnten, das Gefühl, den Berliner oder den Breslauer Beamten, nee, jetzt viel besser. Die sind ja noch da am Schuss, wo es noch Waren gibt, während wir bei uns überhaupt nichts kriegen. Also selbst innerhalb der gleichen sozialen Gruppe gab es diese Gefühle des zu kurz gekommen Seins. Die ganze Nation war zu kurz gekommen. Und das ist doch, glaube ich, nicht im gleichen Maße der Fall gewesen, etwa in England oder den USA oder auch in Italien während dieser heftigen Rezession. Aber ich wollte es als Frage formulieren. Und als letztes eine Frage an die politischen Historiker. Ich kann mir natürlich eine Antwort selber auch ausdenken, denn ganz ohne Kenntnis in der politischen Geschichte bin ich nicht. Aber haben wir uns eigentlich mal die Frage gestellt, warum gab es nach dem Ersten Weltkrieg keinen Ludwig Erhard in Deutschland? Keine Entscheidung, mit der Zwangswirtschaft Schluss zu machen, als es 1919 zum Beispiel, im Frühjahr 1919. Warum ist diese Entscheidung nie gefällt worden? Bevor die beiden direkt angesprochenen antworten, möchte ich zumindest noch ein, zwei Interventi vorher zulassen, weil ich den Eindruck habe, dass sie in eine ähnliche Richtung wie der Beitrag von Herrn Fischer ziehen. Und da wäre zunächst Herr Holt-Frerich an der Reihe. Dieser Zeitpunkt gibt mir auch Gelegenheit, gleich auf den Beitrag von Herrn Fischer einzugehen. Was war destabilisierender, die Inflation oder die Deflation? Ich selbst bin der Ansicht, dass die Inflation für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft und auch für die politischen Verhältnisse in der Zeit bis Anfang 1900 oder Mitte 1922 günstig gewesen ist und erst dann mit dem Einsetzen der Hyperinflation die negativen Folgen voll sichtbar geworden sind. Nun könnte man argumentieren, dass im Jahr 1923 bereits in Deutschland die Stabilisierung eingesetzt hatte, weil große Teile der Wirtschaft entweder in Devisen oder in anderen wertbeständigen Zahlungsmitteln rechneten und damit auch zahlten. Das, was wir an Unterbeschäftigung im Jahr 23 haben, ist bereits eine Folge der Stabilisierung. Dass die Deflation insofern stärkere Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation und das politische Klima hat, zeigt sich ja auch daran, dass nicht in den Wahlen von 1920, als die erste Phase einer beschleunigten Inflation ja schon abgelaufen war im Jahr 1919, die radikalen Parteien Zulauf bekommen, sondern erst in den Wahlen von 1924, als die Deflations- und Stabilisierungskrise deutlich sichtbar geworden war. Ich meine, und im Übrigen noch globaler betrachtet, die Weimarer Republik ist nicht 1924 kaputt gegangen, sondern erst 1933. Ich möchte nun noch einiges zu Herrn Tenfelde sagen, weil ich mich dadurch in meinen eigenen Standpunkten etwas provoziert fühle. Herr Tenfelde greift unter anderem die Ergebnisse der Reallohnstatistik an, weil sie zeigen, dass die Reallohnsituation wiederum bis Mitte 1922 für die deutsche Arbeiterschaft gar nicht so schlecht war, jedenfalls nicht für die unteren Einkommensbezieher. Wenn man als Vergleichsbasis 1913 wählt, dann stellt man ja fest, dass die Hilfsarbeiter zum Beispiel mit ihren Wochenlöhnen und erst recht mit ihren Stundenlöhnen über dem Niveau von 13 gelegen haben. Es wird im Allgemeinen bei diesen Reallohnvergleichen vergessen, dass wir es ja in der Nachkriegszeit mit einem 8-Stunden-Tag zu tun haben, während es in der Vorkriegszeit ein mindestens 9- oder 10-stündiger Tag war. Und die Stundenlöhne sehen also viel günstiger aus im Vergleich als die Wochenlöhne. Darüber hinaus ist aber wirklich zu bezweifeln, ob man als Vergleichsbasis 1913 nehmen sollte oder ob man nicht verpflichtet ist, angesichts des geringeren Sozialprodukts in jedem Falle die Entwicklung der Arbeitseinkommen zu vergleichen mit der Entwicklung des Sozialproduktes. Und das Sozialprodukt 19, 20, 21 bis 22, wo es einen relativen Nachkriegshöhepunkt erreichte, lag ja unter dem Niveau von 1913. Insofern wäre die Forderung, dass die Löhne nicht unter das Niveau von 1913 fallen dürften, in Wirklichkeit eine Forderung danach, dass die Arbeiter einen größeren Anteil am Sozialprodukt zu bekommen haben. Was das Sozialprodukt selbst angeht, so ist hier die Frage, ob es höher war mit der Inflation oder ob es höher gewesen wäre, hätten wir eine Deflation in Deutschland gehabt oder eine Stabilisierungskrise à la Großbritannien, USA und Italien. Überhaupt besteht bei diesen ganzen Fragen oder ist in diesem Zusammenhang immer die Frage aufgeworfen, was letztlich auf die Inflation zurückzuführen ist und was auf andere Faktoren zurückzuführen ist. Das Schrumpfen der Einkommensdifferenzen zum Beispiel lässt sich ja auch beobachten in Ländern, die keine Inflation erlebt haben, in Großbritannien. Und nicht alles, was 1919 und in folgenden Jahren sichtbar wird, ist Ergebnis der Inflation in Deutschland. Ja, ich möchte nur nochmal darauf hinweisen, dass die wirkliche Not 1923, wie sie Herr Tenfelde geschildert hat, deutlich sichtbar war. Aber hier wirklich die Frage zu stellen ist, war das das Ergebnis der Inflation oder war es nicht bereits das Ergebnis der Stabilisierung, die sich unter dem Schleier der Inflation bereits vollzogen hatte? Der Umlauf an wertbeständigen Zahlungsmitteln in Deutschland am Ende der Inflation war ungefähr 2/3 bis 3/4 des Geldumlaufs, den wir 1913 hatten. Das zum einen, zum anderen war die wirkliche Not nicht Ergebnis der Tatsache, dass wir die Ruhrbesetzung hatten und damit große Teile der deutschen Wirtschaft einfach nicht mehr funktionieren konnten und auf der Angebotsseite große Ausfälle zu verzeichnen waren. Ein Detailpunkt zu Herrn Tenfelde, er spricht davon, dass 1923 in den Haushaltsrechnungen von Arbeiterhaushalten der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel 80% und darüber erreichte, während dieser Anteil 1913 nur bei 50-60% gelegen habe, und er interpretiert dies als ein Symptom für die Verschlechterung der Einkommenslage. Dabei ist unberücksichtigt geblieben die Tatsache, dass natürlich im Budget der Arbeiterhaushalte die Mieten 1923 praktisch auf 0-1% zurückgefallen waren, während die Mieten 1913 im Allgemeinen 20-25% ausmachten. Und wenn man den 50-60% Nahrungsmittelanteil 1913 hinzuzählt, dann kommt man bereits auf die 80%, die auch 1923 da waren. Ja, vielleicht noch ein letztes. Die Debatte um die Einkommenslage der Arbeiterschaft wird ja im Zusammenhang mit der Inflation wird ja häufig geführt vor dem Hintergrund der Zweiklassentheorie, weil es den Unternehmen relativ gut gingen, weil sie Gewinne gemacht haben, investiert haben, daran zeigte sich ja, muss es also der Arbeiterschaft schlecht ergangen sein. Diese Vorstellung ist meines Erachtens irreführend deswegen, weil ein Großteil des Umverteilungsprozesses während der Inflation nicht zwischen den Beziehern von Kapitaleinkommen einerseits und den Beziehern von Arbeitseinkommen andererseits abgelaufen ist, sondern innerhalb der Gruppe der Kapitaleinkommensbezieher, nämlich den Unternehmern als produktiv Tätigen auf der einen Seite und den Geldvermögensbesitzern als denen, die das Finanzkapital bereitstellen, auf der anderen Seite. Die Inflation hat eine Expropriation der Geldvermögensbesitzer bewirkt und dieser Einkommensanteil, der in 1913 über 10% des Volkseinkommens ausmachte, der praktisch auf null schrumpfte auf dem Höhepunkt der Inflation, dieser Einkommensanteil stand zur Disposition sowohl für eine Verbesserung der Unternehmenseinkommen als auch für eine Verbesserung der Arbeitseinkommen. Haben Sie, vielen Dank, Herr Holt-Frerich. Ich glaube, dass die beiden direkt angesprochenen Referenten, vor allem Herr Tenfelde, auf die beiden Interventi sehr viel zu sagen haben werden. Aber bevor Sie replizieren können, möchte ich noch für einen ganz kurzen, unmittelbar dazugehörigen Beitrag Frau Samagni das Wort geben. Io desideravo portare qualche ulteriore elemento a questa discussione su meriti e demeriti dell'inflazione che il professor Fischer ha lanciato sul tavolo e che naturalmente coinvolge ambedue i paesi, non soltanto l'Italia. Innanzitutto sottolineare quella distinzione che è già stata proposta pochi minuti fa dal professor Holt-Frerich in relazione a inflazione e iperinflazione. Credo che pochi qui discuterebbero che l'iperinflazione è soltanto negativa, mentre è possibile discutere in un contesto di grandi difficoltà sociali, di problemi in relazione alla distribuzione del reddito, è discutibile se sia preferibile una situazione di inflazione o di deflazione, perché certamente una situazione di deflazione evidenzia subito queste problematiche e porta inevitabilmente a delle conclusioni drastiche, mentre invece una situazione di inflazione procrastina per un certo periodo di tempo, nasconde per un certo periodo di tempo gli effetti di un'alterazione nella distribuzione dei redditi e nella misura in cui è possibile nello stesso periodo di tempo trovare qualche soluzione, qualche accomodamento, l'inflazione può essere un fattore positivo. Del resto sono problemi che oggi noi soffriamo in Italia e la cui discussione certamente non è legata al caso degli anni che qui prendiamo in considerazione. Un altro elemento che volevo sottolineare è questo. Parlando di ceti medi, si pensa sempre a ceti che hanno un reddito fisso. Io mi scuso se ripeto qualcosa che ho già detto prima, ma mi sembra terribilmente importante. Gran parte dei ceti medi non hanno dei redditi fissi. E quindi fare delle generalizzazioni sui ceti medi in periodi di inflazione, derivandola dall'idea ovvia che ceti medi a reddito fisso perdono a causa dell'inflazione, mi sembra qualcosa di scorretto. I piccoli proprietari, i mezzadri, i commercianti stessi, gli artigiani, i professionisti che fanno parte del ceto medio, indubbiamente, sono tutte persone che, se non ci sono dei diretti controlli dello Stato che impediscano loro di adeguare il loro reddito ai prezzi, lo possono in verità benissimo fare. E quindi resta una fetta modesta di ceto medio che in effetti è sempre colpita dall'inflazione. Grazie. Ja, ich glaube, es ist höchste Zeit, dass ich jetzt das Wort den Referenten zu meiner linken Seite gebe. Und Herr Feldmann ist hoffentlich einverstanden, wenn ich erst Herrn Tenfeld das Wort gebe, der ja sehr viel unmittelbarer auch hinsichtlich der Aussagen seines Referats angesprochen worden ist. Ja, meine Damen und Herren, der Konflikt ist latent und man wird ihn vielleicht immer wieder aufgreifen dürfen und müssen. Meine Hauptantwort ist, dass ich diese Situation als Historiker sehe und ich bin kein Ökonom. Und als Historiker frage ich mich, was habe ich zu verstehen und zu erklären? Und zu verstehen habe ich Massenbewegungen im September, Oktober 1923 und bereits vorher, die sozial induziert sind, nicht nur sozial, aber überwiegend sozial induziert sind. Ich habe zu versuchen, aus einem Bündel von vorwiegend wirtschaftlich-sozialen Einflussfaktoren Verhalten zu erklären. Und ich habe Rückwirkungen der Politik in solches Verhalten zu berücksichtigen, um einem ökonomischen Determinismus zu entgehen. Und wenn ich das als Historiker so frage, so stellen sich für mich die an sich ökonomischen Probleme anders. Ich möchte auf einige von diesen ökonomischen Problemen eingehen. Herhold Frerich sagt, erst die Hyperinflation habe wirklich negative Folgen gehabt und Frau Zamani hat sich dort angeschlossen. Ich stelle fest, dass wir 1919 im Herbst bereits eine Fülle von Massenbewegungen haben, von Arbeitern, die in Scharen auf das Land ziehen und sich selbst versorgen. Damals noch sehr stark von einer revolutionären Euphorie getragen, aber fast ein Ritual, das sich Herbst für Herbst bis 1923 wiederholt und an Schärfe gewinnt. Das stelle ich als Historiker fest. Den zweiten Punkt, den ich feststelle, die Reallohnstatistik. Es sieht nach den Zahlen so aus, als ob sie gar nicht so schlecht sei. Auf die Schwankungen zwischen 60% des Standes von 1913 und 100% bin ich bereits eingegangen auf die psychischen Folgen solcher Schwankungen. Herhold Frerich hat selbst auf die Zweifelhaftigkeit des Bezugsjahres 1913 hingewiesen. Das war lohnpolitisch ein Aufschwungjahr. Herhold Frerich hat die Ungelernten hervorgehoben, aber dann frage ich, die Ungelernten verdienen besser, ohne Zweifel. Dann frage ich mich, was bedeutet es für die Gelernten und für ihr Statusbewusstsein, wenn sie dieses Unterschiedsbewusstsein nicht mehr zu erhalten imstande sind? Herr Abelshauser hat in seinem neueren Aufsatz die Reallohnentwicklung an der Produktivität gemessen, ein ökonomisch einwandfreies Verfahren, das betone ich. Aber was bedeutet sinkende Produktivität nicht noch alles, außer Reallohnstabilisierung auf der anderen Seite? Darin fließen demografische Faktoren ein, Erschöpfungsfaktoren, darin Ersatzinvestitionen und all dies weiter. Die Frage dann, ob man den Arbeitern möglicherweise die Schuld daran geben darf, dass die Produktivität sinkt, stelle bewusst die Schuldfrage, scheint mir ein bisschen zweifelhaft zu sein. Ein weiterer Punkt. Sie haben Arbeitseinkommen und Entwicklung des Sozialproduktes verglichen. Wie verhält es sich aber mit der Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials nach 1918? Hat das nicht relativ immens zugenommen mit der Demobilisierung und mit der demografischen Entwicklung? Und wie viel würde jetzt pro Kopf darauf entfallen? Und in welche Situation würde es den Arbeiter gedrängt haben, wenn man die Reallohnentwicklung der Entwicklung des Sozialproduktes angepasst hätte? Wahrscheinlich hätte er nur noch 50% bekommen oder noch weniger. Ich halte das für eine außerordentlich schwierige Sache. Verteilungsfragen sind politische Fragen, in erster Linie meines Erachtens politische Fragen, innerhalb ökonomischer Spielräume. Die wirkliche Not, sagen Sie, erst 1923 und sie sei ein Ergebnis der Stabilisierung. bereits ein Ergebnis der Stabilisierung. Das will ich unbestritten sein lassen. Tatsache bleibt, dass die psychologische Situation für die Unterschichten bereits in den Jahren zuvor Zuspitzungen erfahren hatte. Und ich stimme Ihnen vor allem darin zu, dass die Gewerkschaften im Jahre 1923 nur noch in Defensivpositionen denkbar sind. Sie können nicht mehr anders agieren als defensiv, das Schlimmste zu verhüten. Auch der Indexlohn, der im Juli 1923 eingeführt wird, ist praktisch wirkungslos, meiner Ansicht nach. Er bringt überhaupt nichts mehr. Was nutzt ein Indexlohn, wenn nichts zu essen auf den Markt bekommen ist oder wenn nicht einmal die nötigen Geldzeichen da sind, um es zu kaufen? Sie selbst weisen darauf hin, dass 1923 die vorweggenommene Stabilisierung sich im Zahlungsverkehr der Firmen etwa durch wertbeständige Zahlungsmittel ausdrückt. Dann war die Tatsache, dass jemand wertbeständige Zahlungsmittel hatte, ein Indikator für eine Privilegierung sondergleichen. Und innerhalb der Arbeiterschaft, bei Rentnern, bei sonst wie Einkommenslosen, war gerade eben dies nicht der Fall. Gerade sie gerieten in diese Krise und meines Erachtens nicht erst 1923. Darauf lege ich ziemlich viel Wert. Meine Beispiele ziehen sich auch von 1919 an hin. Ich stimme auch Ihren Überlegungen zur Zwei-Klassentheorie, die ich nicht verwendet habe, zu und glaube wie Sie, dass sich die Umverteilungen während der Inflation in der Hauptsache bei den Kapitalbeziehern vollzogen haben. Nur ist das wenig relevant für eine soziale Bewegung, die in die Führung des Staates hineingewachsen war mit dem Jahre 1918 und gleichwohl noch immer einen sehr engen Kontext zu ihrer sozialen Basis aufwies und dort ihre Kämpfe, ihre Legitimationsgefechte auszutragen hatte. Ich halte das doch für den zentralen Kontext in dem Augenblick, als die Arbeiterbewegung zur politischen Führung gelangt ist. Und ich möchte noch einmal betonen, dass mir die psychologischen Implikationen der sozialen Lage der Arbeiterschaft in diesen vier Jahren von sehr viel größerer Bedeutung scheinen für das politische Handeln, das Handeln auch der politisch Verantwortlichen und das politische Handeln der Massen als Verteilungsgesichtspunkte, die ökonomisch nicht zu bezweifeln sind, an denen ich gleichwohl in ihrem politischen Erklärwert sehr zweifle. Eine Bemerkung vielleicht zu den Arbeiterhaushalten. Meine Zahlen sind Schätzungen, die in ihre Richtung gehen. Die Erhebung der Metallarbeiter von 1909 zeigt nicht 60% Ernährung, sondern 45% Ernährung. Und die Erhebung von 1922-23 zeigt nicht 80% Ernährung, sondern teilweise 90% und 95% Ernährung. Sie selber zweifeln in Ihrem Buch diese Zahlen an. Es sind nämlich Zahlen des Internationalen Arbeitsamtes. Zu Recht zweifeln Sie sie an. Das ist eine schwierige Erhebung und auch außerdem von Gewerkschaften politisch forciert. Trotzdem, 20% Mieten können diesen Unterschied nicht aufheben. Da bleibt immer noch eine Kluft von 10%, 15%, 20%, die Verelendung im Haushalt induziert. Dankeschön. Haben Sie vielen Dank, Herr Tenfeld. Ich könnte mir vorstellen, dass es Herrn Anhold Frerich zu einer Duplik oder Replik reizen würde. Aber vielleicht können wir da heute Nachmittag nochmal drauf eingehen. Im Moment möchte ich zunächst einmal Herrn Feldmann das Wort geben. Ja, ich würde mich gern also zu beide Fragen, besonders die Fragen von Herrn Fischer, mich wenden. Also die ganze Frage Depression oder Inflation. Ich meine, wir arbeiten über die Inflation, Herr Holt-Frerich und mich, und soll es nicht herausstellen, also wir sind also solche große Verteidiger von Inflation, dass wir lieben Inflation irgendwie. Aber ich glaube, dass wir sind doch einverstanden, dass wenn man musste wählen, also wenn es gab eine richtige Wahl, was ich nicht glaube, dann musste man doch Inflation, also nicht Hyperinflation, sondern Inflation viel mehr als also eine deflationistische Politik, und das gerade aus den Gründen, die meine Kollegen also vorher vorgebracht hat. Das heißt, dass Inflation gab mindestens eine Chance, eine andere Politik zu treiben, gerade in Richtung also von Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten. Also das ist nicht gut ausgewirkt, aber trotzdem hat das mindestens versucht. In Richtung sozialer Wohlfahrtsstaat, in Richtung einer Versuch, also die sozialen Spannungen zu kontrollieren. Das heißt nicht, ich meine, die Alternative ist auch nicht besonders schön. Wenn man denkt an England in die 20er Jahren, also ich persönlich schwärme nicht sehr viel darüber. Was passiert in Italien, wissen wir alle. Und ich glaube doch, dass diese deflationistische Politik ohne eine solche Regierung unmöglich war. Auch, ich meine, wenn man, man treibt also die Geschichte von Österreich fort, also in die spät 20er Jahren, man sieht auch, dass der soziale Abbau und der Kampf gegen die soziale Wohlfahrtsstaat war doch nur durch solche Maßnahmen zu erreichen. Daher, ich meine, ich weiß, dass Keynes ist in letzter Zeit wenig populär geworden, obwohl die Alternative sind mir doch nicht klar. Ich meine, wir haben sie in Amerika dort nicht gefunden. Ich glaube nicht an Supply-Side-Economics und ich habe keine deutsche Verteidigung gefunden bis jetzt. Die Frage ist auch, ich meine, man muss auch also mal fragen, es ist nicht nur eine Frage von was für ein für Stabilisierung, sondern auch für was für eine Stabilisierung. Und vielleicht hängen viele die Probleme in Deutschland in den spät 20er Jahren gerade an der Art von Stabilisierung in Deutschland. Dann noch zu der Frage, warum gab es kein Erhard in 1919? Ich werde sagen, weil jemand, der versucht hatte, das war diskutiert natürlich, alle wussten, dass der Zwangswirtschaft war nicht besonders also erfolgreich. Das Problem war, dass es war politisch unmöglich in 1919. Ich glaube nicht, dass jemand hätte das gewagt, ohne also eine sehr starke militärische Einheiten, die also ausreichten, um das zu tun. Also am meisten, was man tun konnte, war die Militär gegen die Bergarbeiter auszunutzen. Das war gerade gedroht. Aber das kam dadurch auch, dass die Gewerkschaften hat die Regierung unterstützt in die Frage der 6-Stunden-Stundenschicht. Das heißt, dass ein guter Teil der Arbeiter waren bereit, also militärische Maßnahmen gegen die Bergarbeiter zu unterstützen. Dann konnte man was tun. Aber ein allgemeiner Abbau der Zwangswirtschaft in 19, das glaube ich nicht. Noch was zu den Fragen von inflationistische und deflationistische Maßnahmen. In 1920 gab es doch einen absichtlichen Abbau der Zwangswirtschaft. Und dadurch kamen erhebliche Lebensmittelunruhen und Probleme in spät 1920. Das war eine absichtliche Politik des Reichswirtschaftsministeriums, anstatt gerechte Preise zu treiben, stabile Preise zu treiben. Also das heißt, also in Richtung stabile Preise zu gehen. Und ich meine, das war ein Versuch, also eine gewisse Stabilitätsprogramm also einzuführen. Es gab doch heftige Unruhen. Also man brauchte nicht inflationistische Politik zu treiben, um Unruhen zu haben. Man konnte auch sehr schöne Unruhen haben mit einem Versuch, gewisse Stabilisierung der Preise herbeizuführen. Also ich glaube, was mich interessiert, ist die Zeit 2021, weil dann gab eine relative Stabilisierung und meiner Meinung nach, dann gab die Chancen, also eine andere Politik zu verfolgen. Und das, also hier können wir also Counterfactuals, also können sie sehr nützlich sein vielleicht. Einmal für ein ganz kurzen Intervento das Wort an Herrn Tenfelde, ehe wir dann in der Diskussion weiterführen. Ich habe nicht auf Herrn Fischer geantwortet und möchte doch deutlich machen, dass ich ihm zustimme, auch von der Überlegung aus, dass mir der Unterschied zwischen Inflation und Hyperinflation allzu künstlich, nämlich an dem Geldwertverlust, definiert erscheint. Kann man ein galoppierendes Pferd in einer sozialen Situation wie Ende 1922 überhaupt noch aufhalten? Und sind nicht so viele Formen der Hyperinflation längst vorweggenommen worden, wie soziale Auswirkungen auf dem Markt mit Nahrungsmittelversorgung? Das halte ich für sehr wichtig. Ich glaube, dass es zu diesem Problem Inflation, soziale Spannung, soziale Proteste noch sehr, sehr viel zu sagen gibt. Aber ich möchte jetzt trotzdem bewusst dieses Thema mal wenigstens für eine Zeit lang verlassen, um auch die Diskussion der anderen Referate stärker in den Vordergrund zu stellen. Und dazu hat jetzt zunächst Herr Siegrist das Wort. Ich möchte zum Referat von Herrn Cartarius sprechen. Mit der Thematik der Chemiker als Angestellte sprechen Sie im Grunde, wie das Herr Hunecke einleitend schon gesagt hat, ja nur die allgemeine Problematik der sozialpolitischen Radikalisierung der Angestellten nach dem Ersten Weltkrieg an. Dieses stärkere sozialpolitische Engagement der Angestellten äußerte sich ja in einer Vergewerkschaftung vieler bisher als eher berufsständische Gruppen funktionierenden Organisationen. Sie nehmen nun allerdings eine besondere Gruppe heraus, nämlich eine Gruppe von dass der Arbeitnehmerstatus stärker betont wird und vor allem sind es dieselben Leute, die vorher beruflich orientiert waren, die jetzt auch stärker als Arbeitnehmer, als Angestellte sich fühlen und verhalten oder sind das, wie Sie es jetzt in Ihrem Referat nochmal angedeutet haben, eben andere Gruppen, die in diese Berufsgruppe hineingewachsen sind, also jüngere, weniger arrivierte Gruppen. Oder steht vielleicht dahinter eine Änderung der betrieblichen Sozialpolitik gegenüber den Angestellten? Die Frage Angestellte möchte ich jetzt auch mal auf Italien zu übertragen versuchen, beziehungsweise eine Frage dazu zu stellen. Es scheint ja immer in dieser Angestellten-Diskussion, als ob das eine Frage sei, die besonders interessiert in den deutschsprachigen Ländern. Man hat ja dann auch immer Kommunikationsprobleme, etwa mit den Briten oder den Franzosen. In Ihrem Text, Frau Zamani, haben Sie auf Seite 20 eine Tabelle, wo Sie auch Angestellte drin aufgeführt haben. Ich weiß nicht genau, wie man diese Tabelle interpretiert. Ich frage Sie, kann man die Tabelle, wenn man Angestellte und feste Arbeiter man ansieht, zwischen 1911 und 1920, so interpretieren, dass eine Nivellierung des Gehalts, des Einkommens zwischen Angestellten und Arbeitern stattgefunden hat? Wenn das so wäre, müsste man ja erwarten, dass auch in Italien Angestelltenprotest nach dem Weltkrieg zum Ausdruck kam. Und da wäre meine Frage, gibt es sowas Ähnliches wie in Deutschland? Gab es Angestelltenorganisationen, die bisher eher berufsständig waren, nun stärker gewerkschaftlich, sozialpolitisch agieren? Sind die Angestellten in autonomen Organisationen oder neigen Sie dazu, sich gemeinsam mit Arbeitern zu organisieren? Vielen Dank. vorrei dare la parola al professor Abrat, il quale ha l'intenzione di fare altre osservazioni sulla relazione di Katharios. Wir versuchen darauf ganz kurz zu antworten. Achso, entschuldigung. Veramente le mie non sono osservazioni, ma sono delle domande, ecco, perché mi sto occupando un po' della storia tedesca recente e ho delle lacune e sarei grato ai colleghi tedeschi se mi aiutano a colmarle. A Ulrich Cartarius vorrei chiedere se nel settore di industria che lui ha studiato ha trovato degli esempi di managers entrepreneur come notoriamente esistono nel settore siderurgico, meccanico e anche elettrico, nel senso cioè dei rapporti tra la direzione tecnico-amministrativa dell'azienda e la proprietà, cioè il capitale. Se posso proseguire poi, vorrei porre a Klaus Tanfelde e a Gerald Feldman alcune domande che riguardano ancora il problema dell'inflazione. Pazienza, che devo capire. In Italia l'inflazione comincia durante la guerra, anzi è causata essenzialmente dalle spese di guerra e dalla incapacità dello Stato di riassorbire la liquidità eccessiva della moneta. È simile, è accaduta una cosa simile in Germania, cioè anche in Germania la produzione di moneta in modo eccessivo è cominciata durante la guerra, verso il 1916-17. Ecco, in Italia abbiamo misurato l'inflazione, cioè la caduta di potere d'acquisto della moneta, non durante la guerra, ma appena dopo, cioè nel marzo 1919, quando sono venuti meno gli accordi di cambio con gli alleati. Allora ci siamo accorti che la nostra moneta si era svalutata del 400-450%. E direi che fino a questo punto si tratta di inflazione, mentre una iperinflazione da noi comincia dopo. È simile il processo di andamento in Germania oppure no? Ultima domanda, ho la sensazione che in Italia l'inflazione sia un fenomeno derivante dalla incapacità politica di limitare la spesa e di aumentare l'entrata. Oppure la sensazione invece che la iperinflazione tedesca sia stata manovrata non tanto in funzione dei ceti subalterni tedeschi, ma anche e forse soprattutto per i problemi dei rapporti di debito con gli alleati e riparazioni. Insomma, in che misura e da chi era guidata questa inflazione, iperinflazione e per quali scopi? Grazie tanto. Ja, wir befinden uns im Moment in der Situation, dass vier Referenten bzw. unsere Referenten direkt angesprochen sind und ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, in der Reihenfolge Katharios, Samanyi, Feldman und Tenfelde zu antworten, um dann anschließend auch das Referat von Herrn Cherry in die Diskussion einbeziehen zu können. Darf ich noch eine zusätzliche Bemerkung machen? Im Interesse einer Zeitökonomie möchte ich die vier Referenten bitten, sich möglich sehr kurz zu fassen, weil unsere Rednerliste noch recht voll ist. Zu Herrn Sigrist. Der Kastengeist wird durchbrochen, 19, ungefähr 19. Gründe dafür und die beziehungsweise Anzeichen sprechen, dass Gründe dafür im ökonomischen Bereich liegen, nämlich die Chemiker einschließlich, also nicht leitende und leitende Angestellte, waren vor dem Krieg gewinnbeteiligt. Das heißt, ihre Erfindungen wurden umgesetzt und das, was an Geld dabei einfach ausgedrückt raussprang, da waren sie anteilmäßig, waren sie beteiligt und anscheinend war das ihre Hauptverdienstquelle. Und während des Krieges zum Beispiel eben keine Farben mehr verkauft werden können, da scheint sich in diesen Kreisen also irgendwie doch eine gewisse Notsituation